Völklein, wie bist du so kleinen? Seht an der Wolke dort stehst. Stern, lieb Gott, grüß dich, wie geht's? Stern, lieb Gott, grüß dich, wie geht's? Uns gar gut. Hält dich nicht Gott in der Hut? Wahrlich der Vater von allen lässt dich gewisslich nicht fallen. Vater im Himmel hält wahr. Stern, lieb, Stern, lieb.